Die St. Nikolauskirche auf dem Altstädter Ring in Prag. Prächtig ist die Barockarchitektur, die Kathedrale strahlt Erhabenheit aus. Wenige Schritte entfernt steht die mächtige Statue von Jan Hus, dem großen böhmischen Reformator. Hier in der Nikolauskirche hält Jan Laschek am liebsten seine Gottesdienste ab. Der 51-jährige Theologieprofessor ist einer der einflussreichsten Vertreter der tschechischen Hussiten. Die tschechoslowakische hussitische Kirche ist offen. Wir haben keine Forderungen. Bitte kommen Sie, hören Sie und Sie können sich entscheiden. Ich denke, auch diese Freiheit, die immer die Rolle spielte in der Geschichte der Kirche, die ist hier praktiziert. Tatsächlich ist die Freiheit fast die einzige Konstante in der hussitischen Kirche. Ihre Geschichte ist noch jung. Es ist eine Geschichte des 20. Jahrhunderts, in der sich alle Konflikte und Dramen dieser Zeit widerspiegeln. Der Reformator Jan Hus ist nur der Namensgeber. Bis in seine Zeit reichen die Wurzeln der Religionsgemeinschaft nicht zurück. Aber er ist bis heute eine Identifikationsfigur für die tschechischen Christen. Allein schon, weil er sich für Predigten in tschechischer Sprache stark machte. Daran erinnerte man sich, als in Böhmen und Mähren mit dem Ende des Ersten Weltkriegs die Vorherrschaft Österreich-Ungarns zu Ende ging. 1920 ist die hussitische Kirche gegründet worden. Und patriotische Gefühle, sagt Theologe Jan Laschek, spielten dabei eine entscheidende Rolle. Die tschechoslowakische Kirche ist entstanden aus Reformbewegung der katholischen Geistlichkeit. Die altkatholische Kirche war deutsch gesinnt damals. Und diese nationale Gegensätze im 20er Jahren waren heftig. Und daher, es war nicht möglich, mit Altkatholiken zusammenzugehen. Wer damals Priester werden wollte, musste in Belgrad studieren. Erst in den 30er Jahren gab es in Prag eine eigene Einrichtung, in der hussitische Theologen ausgebildet wurden. Auf eine spezialisierte Fakultät an der Karls-Universität, neben der protestantischen Fakultät, mussten die Hussiten sogar bis 1950 warten. Die Kommunisten versprachen sich davon, die Studenten besser kontrollieren zu können. In einem Vorort von Prag steht das Fakultätsgebäude, umgeben von mehrgeschossigen Mietswohnungen. Hier hat einst auch Jan Laschek studiert, der inzwischen zum Dekan der Fakultät geworden ist. Ursprünglich kam er vom Land, und dass er Theologe werden wollte, sei im Kommunismus ein Skandal gewesen, erzählt er. Schließlich stammte er aus einer bourgeoisen Familie. Eigentlich hätte er deshalb gar nicht für das Studium zugelassen werden dürfen. Aber ich habe ein Glück gehabt, weil im Kommunismus war alles vorgeplant. Und man hat geplant, dass aus jedem Kreis musste ein an die hussitische Fakultät geben, ein an die protestantische und zwei an die katholische. Und damals war keine andere Kandidat. Religion war verpönt im Kommunismus. Die Folgen bekommt die hussitische Kirche heute noch zu spüren. Ihr Einfluss ist gering. Selbst im Stammland der Hussiten. Die Slowakei ist katholisch geprägt und Tschechien ist heute ein weitgehend atheistisches Land. Von den mehr als 1 Million Mitgliedern, die sich in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zur hussitischen Kirche bekannten, sind gerade einmal gute 110.000 übrig geblieben. 300 Gemeinden gibt es heute und 270 Priester. Die meisten Kirchenmitglieder sind hochbetagt, sagt Jan Laschek. Wir haben fast keine mittlere Generation. Das ist alles verloren. Ich denke, dass 40 Jahre Terror, Verfolgung und so, das sieht man erst jetzt. Und ich denke, das kann man nicht sagen, was wird in 10 Jahren. Resignierend meint er das nicht. Die Zahl der jungen Gläubigen sei erstmals seit langem wieder steigend. Ein gemächlicher Zuwachs, auf den sich bei den Hussiten viele Hoffnungen richten. Auch in seinem Alltag als Professor sieht Jan Laschek gute Zeichen. Die Zahl der Studenten steigt kontinuierlich. Derzeit liegt sie bei gut 1.000. Einige der Studenten waren zunächst einfach von Neugier getrieben, erzählt der Dekan. Manche sind als Ungläubige gekommen, sind Pfarrer geworden später. Aber das gehört zum Leben.